zwar groß, jedoch nicht wahr, ey. Kommst du immer noch viel rum? Ja, ich kenn dich von woanders. Wir waren damals nur zusammen unterwegs. Wir waren damals nur zusammen unterwegs. Verschwende deine Jugend Tag für Tag. Verschwende deine Jugend Nacht für Nacht. Verschwende deine Jugend. Verschwende deine Jugend. In der Szene schicke Kleid, hektisch, panisch, ab im Wind. Stell dir vor, was wäre bloß ohne deine Freunde. Hier bist du ja schon mal besser. Kann es sein, dass ich nicht hier, weil deine Fotzen auf dem Blower habe ich satt. Und deine Fotzen auf dem Blower habe ich satt. Verschwende deine Jugend Tag für Tag. Verschwende deine Jugend Nacht für Nacht. Verschwende deine Jugend im Blick für den Blick. Verschwende deine Jugend. Mit den Händen in den Taschen warst du früher schon verzweifelt. Wusstest du nicht wirklich, woran das denn liegt? Brechen immer noch die Dämme, wenn du manchmal deinen Spaß hast. Wenn du rauskommst, ist schon wieder hell.